Apartheid in Afrika, Massaker in Belfast, Überfall Amerikas. Nur noch Wandel, wo man hingeht, nur noch Elend, wo man steht. Wann wird die Erde untergehen? Wann werden wir zum Weckling übergehen? Shit, man.